Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Wisconsin, Minnesota, Iowa. Im Januar. Im Tourbus keine Heizung. Dauernd Schneechaos. Permanent einer der Musiker krank. Oder alle zugleich. 3 Wochen quer durch den mittleren Westen. Buddy Holly hat sich das anders vorgestellt, als er das Angebot der General Artist Corporation annimmt, nochmal die Bühnen der USA zu rocken. Eine neue Band stellt der Mann mit der markanten schwarzen Brille zusammen. Carl Bunch am Schlagzeug. Bass Waylon Jennings. Tommy Alsop, Gitarre. Tatsächlich muss Buddy Holly auf diese Tournee gehen. Schatz, das Geld, also... Und er ist nicht einmal der Star der Winter Dance Party. Diane and the Bellmans sitzen mit im klapprigen Bus. Eine der bekannteren Gesangsgruppen aus New York. J.P. Richardson, alias The Big Bopper, ist dabei. Plus die aktuelle Entdeckung der Radio-DJs, Richie Valens. Süß, sexy. Typ Latin Lover. Gerade mal 17 Jahre alt und soeben 1 Million Exemplare verkauft von seiner Single Donna La Bamba. Per Flugzeugcharter nach North Dakota? Buddy Holly ist erschöpft. Das Konzert in Clear Lake war anstrengend. In den kleinen Hüpfer passen 3 Leute. Tommy Alsop und Richie Valens werfen eine Münze. Alsop muss am Boden bleiben. Super. Waylon Jennings tritt seinen Platz im Flieger an Big Bopper ab. Der ist erkältet, hat Fieber. Ich hoffe, der alte Bus friert euch ein, witzelt Holly. Jennings kontert: Ich hoffe, euer Flugzeug stürzt ab. Es ist Februar 1959 und viele Rock'n'Roll-Größen, vielleicht sollte man zu dem Zeitpunkt schon sagen, ehemalige Größen, tingeln durch die Lande. Profitversprechende Newcomer wie ein Richie Valens sind selten geworden. Eine Ära neigt sich spürbar dem Ende zu. Dabei hat sie gewissermaßen erst begonnen, knapp 5 Jahre vorher, erklärt der Professor für Popmusik an der Universität Jena, Martin Pfleiderer. Es gab Veränderungen in der Radiolandschaft, es gab kleinere Radiostationen und manche Radio-DJs haben festgestellt, oh, die weißen Jugendlichen, die wollen ja auch R&B hören, also Musik, die eigentlich ursprünglich für Afroamerikaner gedacht war und von Afroamerikanern gesungen wurden. Einer dieser DJs war Alan Freed. Und Alan Freed ist ja bekanntlich der Wortschöpfer Rock'n'Roll. Er hat eine Radiosendung, The Rock'n'Roll Party, 1954 in New York gesendet. Zunächst ist diese Sendung ein Experiment. Die Umstände sind günstig. Das Fernsehen hat Anfang der 1950er in den USA seinen Siegeszug angetreten. Die großen Netzwerke konzentrieren sich auf das junge Medium. Der Radiomarkt zerfasert, lässt damit aber auch Gewagtes und anderes zu. Alan Freed setzt auf die Alternative Rock'n'Roll, wörtlich übersetzt Wiegen und Wälzen. Der Begriff ist natürlich älter, den gibt es schon in Songs in 20er, 30er Jahren. Rock'n'Roll, das ist aus dem afroamerikanischen Slang, oft mit sexuellen Konnotationen. Aber entscheidend war hier, dass ein neuer Stilbegriff kreiert wurde. Ein Stilbegriff für etwas, was genau genommen gar nicht so neu ist. Rock'n'Roll bedient sich bei ziemlich allem, was zu Beginn der 1950er bereits in den Regalen der US-amerikanischen Musikgeschäfte steht. Grundlage bildet der Mainstream-Pop. Da wurde gespielt und gesendet, was wir so als Crooner kennen, auch als Big-Band-Musik, Frank Sinatra, Bing Crosby, Balladen, Schnulzen. Und das hörte eigentlich jeder, der weiß war und in den Städten lebte zumindest, von Kindern bis zu den Großeltern. Mit Mainstream-Pop machen die Plattenlabels das große Geld. Singles wie Alben sind teuer, Konzerttickets kostspielig. Günstiger geht es auf dem afroamerikanischen Musikmarkt zu. Rhythm and Blues. Da wurde alles reingepackt, was die Schwarzen gern gehört haben und was die Schwarzen in ihren Stadtteilen, Plattenläden gekauft haben und was die kleinen schwarzen Radiostationen lokal gesendet haben. Das war Gospel Music, also religiöse Musik, aber auch Blues, Tanzmusik, zum Teil auch Swing, Boogie Woogie. Und dann gab es noch einen dritten Markt. Das war der ländliche, weiße Markt der Farmer und Landarbeiter. Country Music. Und die mischen die angehenden Rock'n'Roller besonders gerne mit dem bereits genannten Rhythm and Blues, kurz R&B. Wenn man sich die frühen Rock'n'Roll-Hits anhört, dann sind das in der Regel, so empfinde ich das zumindest, R&B-Songs, die in ähnlicher Form bereits in 30er Jahren aufgenommen wurden von Big Joe Turner oder auch sogar in 20er Jahren. Hinzu kommt vor allem, was den Rhythmus und die Instrumentation betrifft, ein Country-Einfluss. Und die ersten Rock'n'Roll-Stars, zumindest die weißen Rock'n'Roll-Stars, kamen aus dem Süden der USA und waren Kinder von Arbeitern, von Landarbeitern. Also Elvis Presley oder Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. Genauso Bill Haley. Der wird 1925 zwar im Norden geboren, in Michigan, doch Papa Haley stammt aus Kentucky und bringt dem Jungen früh alles bei, was man über Hillbilly, Western Music und Western Swing wissen muss. Bill Haley kann sich eine Karriere als singender, jodelnder Cowboy vorstellen. Mit 15 gründet er die erste Band und geht auf Tour. Er macht Country Music, R&B-Titel, wechselt die Formationen, arbeitet nebenher bei verschiedenen Radiostationen. Der Mann mit Sakko, Fliege und der unvergleichlichen Schmachtlocke. Ein R&B-Klassiker von Jesse Stones, gerockt von Mr. Bill Haley. Shake, rattle and roll. 1954 landet Haley mit der Coverversion Shake, Rattle and Roll seinen ersten Millionenseller. Die DJs landauf, landab lieben die Nummer. Weniger lustvoll legen sie auf, was Haley kurz darauf nachlegt. Die Single 13 Women werten viele Verantwortliche an den Radioplattenspielern eher als Durchschnittsware. Die B-Seite sei ganz nett, meinen zumindest einige. Und das New Yorker Billboard-Magazin urteilt: Rock around the clock. Ein freudiger Foxtrott. Nach nur einer Woche in den Top 30 ist der Titel auch schon wieder aus den Charts verschwunden, um ein Jahr später allerdings weit prominenter zurückzukehren. Blackboard Jungle 1955, da wurde Bill Haleys Rock Around the Clock verwendet und der Film dreht sich eben gerade um die Frage der Kriminalität von Jugendlichen, Kriminalität an Schulen. Da wird ein Lehrer terrorisiert von einer Schülergang. Für Blackboard Jungle stehen die Teenager an den US-Kinos Schlange. Ebenso lässt der Streifen in Deutschland, hier unter dem Titel Die Saat der Gewalt, die Kassen der Filmtheater klingeln. Mr. Bill Haley, Rock Around the Clock in der Neuauflage, erscheint im Sommer erneut als Single. Anders als im Jahr davor setzt die Firma Decca den Song 1955 auf die A-Seite und nimmt Tantiemen für die nächste Hollywood-Produktion. Im gleichnamigen Film wird Rock Around the Clock zum musikalischen Leitmotiv und zum Lebensmotto. 1956 läuft Außer Rand und Band in Deutschland an. Wieder sind die Säle voll. Haleys Rock Around the Clock ist Nummer 1 in den Charts der Vereinigten Staaten, in Australien, Großbritannien, Deutschland wie in vielen anderen europäischen Ländern. Verkaufte Tonträger bis 1960? Etwa 20 Millionen. Bis heute? Mehr als 200 Millionen. Mitte der 1950er Jahre ist es vor allem eine Klientel, die der Rock'n'Roll primär anspricht, erklärt Popmusikwissenschaftler Martin Pfleiderer. Das Zielpublikum waren weiße Mittelschichtsjugendliche in den Städten. Es war auch dieses Publikum, das besonders kaufkräftig war und das, wenn man jetzt kulturgeschichtlich hinschaut, auch was Neues waren. Denn Jugendliche gab es natürlich auch schon davor, aber diese ausgedehnte Zeit des nicht mehr Kind sein, aber noch nicht erwachsen sein, noch nicht arbeiten müssen, noch nicht geheiratet haben. Diese ausgedehnte Jugendzeit, das ist ein Phänomen, das vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, wo der Wohlstand in den USA sehr stark angewachsen ist, wo die Jugendlichen entsprechend höheres Taschengeld bekommen haben, oft dann sogar ein eigenes Auto, ein Jugendzimmer, ein Plattenspieler, Radio. Und diese Jugendlichen hatten die Zeit und das Geld, sich Platten zu kaufen. Auf der anderen Seite wollten die nicht mehr die Musik hören, die auch ihre Erwachsenen hörten. Also da entstand dann auch sowas wie ein Generationenkonflikt. Ein Aufbegehren gegen die prüden Konventionen von Vater und Mutter. Ein Entlarven der Doppelmoral, die Mama und Papa leben. Der Nachwuchs will rauchen, lachen, lieben, ohne so zu tun, als existiere vor der Ehe nur reine Fantasie. Da gab es viel Potenzial und generell sind ja in den 1950er Jahren eine Zeit der Unsicherheit. Kalter Krieg, Tet wuchs angeblich an, ist zumindest so, wenn man die Zeitungen aus der Zeit liest, da gab es so eine gewisse Hysterie. Die entsprechende Filme waren natürlich auch attraktiv für die Jugendlichen. Also wenn Marlon Brando den Anführer einer Jugendgang spielt in Lederklamotten mit schönen Lederstiefeln und dann ganz cool tut auf der Leinwand, das war stark. Nicht selten stehen in diesen Jahren Interpreten auf der Bühne sowie im Abspann populärer Filme. Die Teenie-Magazine liefern die Hintergrundgeschichten dazu, bringen reich bebilderte Home-Stories und bunte Starschnitte. Fans können sich bald entscheiden für vielerlei Facetten des Rock'n'Roll. Die Flut an Protagonisten ist gewaltig. Bemüht um die erste tastende Liebe oder die unangefochtene Anführerschaft in der ersten eigenen Gang, zeigen sich Songs aus dem Sektor Teenager High School. Titel eines Paul Anka zum Beispiel oder eines Pat Boone. Klanglich und inhaltlich ein bisschen leichter nehmen das Leben Surf-Songs wie die der Beach Boys. Auch Twist und Calypso sollen in erster Linie Spaß machen. Melancholischer in Wort und Melodie geht es oft zu bei Stücken orientiert am New Orleans Rhythm and Blues. Fats Domino, Little Richard, Smiley Lewis decken diesen Bereich ab. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get go, but don't you step on my blues. Das Sun-Label in Memphis, Tennessee setzt nochmal eigene Akzente. Die Produktionsfirma kümmert sich um eine Reihe von Künstlern, die man in ein Gesamtkonzept Sun Sound einordnen könnte. Musik wie Musiker sind laut, lebensfroh, schnell, sexy. Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. Dabei trifft es der Begriff Künstler nicht ganz. Man darf nicht vergessen, die Musiker und Sänger in den USA waren in erster Linie Dienstleister. Sie sollten unterhalten, sie haben sich nach dem Publikum gerichtet, was die haben wollen. Sie spielten zum Tanz auf, waren Entertainer. Elvis Presley hat nie einen eigenen Song geschrieben. Er hat sich immer zuarbeiten lassen von verschiedenen Songwritern oder eben einfach das gesungen, was gerade sowieso erfolgreich war. Und das ist vielleicht sogar die Voraussetzung, warum Elvis Presley der Nationalheld in den USA geworden ist, weil er eben für jeden was dabei hatte. Und da ist sie auch, wenn man seinen Gesang anschaut, sehr variabel. Er kann schreien und wütend mit einer rauen Stimme rufen und er kann croonen, also ganz leise säuseln und hat oft so ein Zittern in der Stimme, so eine gewisse Erregung, die natürlich für die Eltern ein Kraus war und für die jungen Fans sehr, sehr attraktiv. Love me tender, love me sweet. Übrigens attraktiv für schwarze wie weiße Jugendliche gleichermaßen. Zusehends verwischen in den USA die Rassengrenzen im Rock'n'Roll. Die Musikproduzenten haben längst den gesamtamerikanischen Markt im Blick und treiben den Trend über den Atlantik. US-geführte Radiosender wie AFN bringen den Rock'n'Roll in europäische Jugendzimmer. Im Kino laufen amerikanische Streifen, die das Lebensgefühl dazu vermitteln. In München trägt man Tolle, in Rosenheim Petticoat und in Mühldorf eröffnet eine Milchbar. Lässig lehnt man allerorten an Musikboxen, hört den Importen zu, sieht mittlerweile aber auch Adaptionen. Du weißt, ich küsse heiß, du weißt, ich brenne gleich, du weißt, dass ich immer alles erreich, ich bin ein Mann. Ted Herold ist so der Arbeiterjugendliche mit Lederjacke. Es gibt auch einen Film, Die Halbstarken, relativ früh mit Horst Buchholz, wo das Ganze thematisiert wird. Also auch Kleinkriminalität von Jugendlichen. Und man sieht die da wunderbar tanzen nachmittags in irgendwelchen Cafés, wo dann die Rock'n'Roll-Platten aufgelegt wurden. Beschreibt Popmusikwissenschaftler Martin Pfleiderer die Entwicklung in Deutschland. Und dann gab es sehr schnell auch einen Mainstream-tauglicheren oder ich sag manchmal im Spaß Schwiegermutter-tauglicheren Star, das war der Peter Kraus, der ganz gezielt auch Songs übernommen hat aus dem Rock'n'Roll-Repertoire und das auf die Leinwand gebracht hat. Ich habe mich da gemeldet, weil ich mich geärgert habe. Ein Rock'n'Roll-Konzert von der Zeitung veranstaltet für junge Menschen und es treten eigentlich nur aus meiner damaligen Sicht ältere Herren auf. Klagt Peter Kraus. 1956 drängt sich der 15-Jährige nahezu auf, um bei einem Konzert im Münchner Deutschen Museum dabei zu sein. Und meine Freunde haben einfach gesagt, Mensch, du singst doch das dauernd. Denen habe ich es ja vorgesungen und tritt doch auf. Und es war so ein Bombenerfolg, dass am nächsten Tag stand, er kam, sang und siegte. Und ja, und dann kamen plötzlich Plattenproduzenten und dann lief das plötzlich. Die Firma, die auch Ted Herold betreut, nimmt den Jungen aus München unter Vertrag. Bereits im gleichen Jahr veröffentlicht Kraus dort seine erste Single, Tutti Frutti, die deutschsprachige Version eines Hits von Little Richard. Schlaksig und lässig wird Peter Kraus zum Idol der deutschen Rock'n'Roll-Jugend. Schlag auf Schlag bringt er Schallplatten heraus, verkauft in kurzer Zeit Millionen. Zugleich agiert er in Kinofilmen. Oft als netter, sangesfreudiger Bursche von nebenan, verbandelt häufig mit einer ebenso gesangsaffinen Conny Froboess oder im deutsch-US-amerikanischen Duett mit einer Connie Francis. Übrigens einem der bemerkenswert wenigen weiblichen Rock'n'Roll-Stars, die ihre Titel, wie etliche Interpreten damals, in sämtlichen Sprachen präsentiert. Ende der 1950er ist Rock'n'Roll international abonniert auf Plattengold. Interessanterweise geht die Ära sehr schnell zu Ende, aufgrund verschiedener Veränderungen. Resümiert der Professor für Popmusik an der Universität Jena, Martin Pfleiderer. Stars sind von der Bildfläche abgetreten. Elvis Presley ging nach Europa, hat in Deutschland Militärdienst geleistet 1958. Jerry Lee Lewis kam in die Skandalpresse, weil er seine 13-jährige Cousine geheiratet hat 1958. Little Richard wurde Prediger und hat kein Rock'n'Roll mehr aufgenommen, sondern nur noch religiöse Musik eine Zeit lang. Und dann kam noch die große Paiola-Affäre, bei der den Rock'n'Roll-Mentoren, wie zum Beispiel Alan Freed, unterstellt wurde, dass hat er alles nur aufgrund von großen Zahlungen von den Plattenfirmen gemacht. Quasi Korruption. Play for Pay. Die Radio-DJs sollen angeblich Geschenke angenommen haben, Zahlungen angenommen haben. Und nur deshalb haben sie Rock'n'Roll gesendet. Und nur deshalb sind diese unschuldigen Teenager von dieser neuen Musikmode verführt worden. Das waren richtige Skandale, über die viel berichtet wurde. Etliche kommerzielle US-Radiostationen verbannen die Rock'n'Roll-Scheiben weit nach hinten in den Plattenschrank und legen auf, was die Verlage sonst so schicken. Das, was wir dann in den 1960er Jahren haben, ist auf der einen Seite etwas Poppigeres, auch Uniformeres, weniger Rebellisches. Auf der anderen Seite dann die neuen jugendlichen Bands aus England, die sogenannte British Invasion, wie es die Amerikaner immer gerne ausdrücken, eine Invasion aus Großbritannien, wo es dann nochmal um eine ganz andere künstlerische Ebene geht. Was vom Rock'n'Roll bleibt? Jede Menge Ideen, die in kommende Musikrichtungen fließen. Die Beatles werden sich immer wieder darauf beziehen. Und auch viele Geschichten überdauern, werden zu Legenden einer Ära. Etwa das letzte Gespräch am Flughafen von Mason City, Iowa. Das Konzert am Abend war für Buddy Holly und die anderen Tourmusiker anstrengend. Schon wieder tobt in dieser Nacht ein Schneesturm. Nächster Stop der Winterdance-Party soll North Dakota sein. Per Flugzeugcharter dahin? In den kleinen Hüpfer passen drei Leute. Tommy Alsop und Richie Valens werfen eine Münze. Valens darf abheben. Super. Waylon Jennings verzichtet zugunsten des erkälteten Big Bopper. Ich hoffe, der alte Bus friert euch ein. Witzelt Holly. Jennings kontert. Ich hoffe, euer Flugzeug stürzt ab. 3. Februar 1959. Die Sonderausgabe des Daily Mirror trägt den Titel Der Tag, an dem die Musik starb. Buddy Holly ist beim Absturz der Maschine im Schneetreiben 22 Jahre alt, The Big Bopper 28, Richie Valens, das Küken, 17. 2 Monate nach dem Unglück kommt Big Boppers kleiner Sohn auf die Welt, Jay Perry. Abgekürzt wird er wie sein Vater, J.P. Richardson. Sie hörten Roll Over Beethoven, der Rock'n'Roll und seine Stars von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Ditte Schupp, Sven Hussock, Peter Lersch und Peter Weiß. Technik Cordula Vanschura, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Produktion von Radio Wissen.